Die Radio Wissen. Hielscher oder Hase? Wir alle kennen diese klassischen Science-Fiction-Szenen. Ein armer Zukunftsmensch wird an einen komischen Apparat drangehängt. Kabel gehen über eine Matte in seinen Kopf rein oder ein Mann in einem weißen Kittel drückt auf einen Kopf und schon manipulieren Laser elektrische Impulse oder irgendwelche futuremäßigen Fantasy-Strahlen das Gehirn dieses armen Zukunftsmenschen. Stanley Kubrick zum Beispiel liebte solche Szenen. Und wie so eine Science-Fiction-Szene wirkt auf mich auch eine Studie, die US-Militärwissenschaftler gerade veröffentlicht haben. Und diese Studie legt nahe, dass sie mithilfe sogenannter elektrischer Hirnstimulation die mentale Leistung zum Beispiel von Drohnenpiloten verbessern können. Bitte, was ist da los, Martina Schulte? Also die Militärwissenschaftler der Wright-Patterson Air Force Base in Ohio schreiben gerade in der neuen Studie, dass die Leistungsfähigkeit von Soldaten schon kurz nach dem Arbeitsbeginn rapide nachlassen kann. Kennen wir auch, ne? Vor allen Dingen dann eben, wenn der Job sehr anspruchsvoll ist. Und die Probezeit vorbei. Genau. Vor allen Dingen, wenn der Job halt sehr anspruchsvoll ist, zum Beispiel bei Drohnenpiloten. Denn dieser Job verlangt halt eben, dass man über einen sehr langen Zeitraum sehr aufmerksam ist, sehr multitaskingfähig. Gleichzeitig ist der Job auch extrem monoton. Und weil das so ist, ermüden Drohnenpiloten halt besonders schnell. Und bisher hat die Armee versucht, diese natürliche menschliche Ermüdung mit Hilfe von Medikamenten zu bekämpfen. Und da kommen zum Beispiel so Dinge zum Einsatz wie Modafinil oder Ritalin. Und das sind krasse verschreibungspflichtige Medikamente. Die zum Beispiel verschrieben werden, wie zum Beispiel Ritalin bei Aufmerksamkeitsdefiziten. Ja, bei ADHS zum Beispiel, ne? Genau. Und solche Medikamente haben natürlich extreme Nebenwirkungen. Und deswegen schlagen die Autoren dieser Studie vor, lieber auf elektrische Hirnimpulse zu setzen. In der Zeitschrift Frontiers in Human Neuroscience schreiben sie, dass die Technologie, die man als Transcranial Direct Current Stimulation oder TDCS bekannt ist, dass die halt eben einen nachhaltigen Effekt auf die Aufmerksamkeit hat. Also ich persönlich stelle mir das gerade so vor, ich sitze da rum, bin kurz davor einzuschlafen, kriege einen elektrischen Schock in mein Gehirn nach dem Motto, Alter, nicht einschlafen, weitermachen. Wie soll es wirklich funktionieren? So ähnlich. Also du bekommst ein Hirnstimulator-Set auf, das besteht aus 5 Elektroden und die leiten halt schwachen elektrischen Strom durch die Schädeldecke in die Hirnrinde und durch diese Impulse werden dann deine Nervenzellen angeregt, die feuern Signale ab und dieses kleine Neuronenfeuerwerk kann dann, sagen die Militärwissenschaftler, deine kognitiven Fähigkeiten steigern. Das hat man auch schon bei den Landstreitkräften getestet. Da waren nämlich Soldaten der US Army in so Trainingssimulationen mit Hilfe von diesem TDCS in der Lage, Scharfschützen eher zu entdecken als die Soldaten, die das nur mit Hilfe ihrer normalmenschlichen Fähigkeiten versucht haben. So, die Wissenschaftler sagen, das sei sicherer oder besser, gesundheitsfördernder als die Medikamente, aber ganz im Ernst, ey, das kann auch nicht gesund sein. Also ich meine, das Gehirn hat sich ja was bei sich gedacht sozusagen und ist dafür ja eigentlich nicht ausgelegt, oder? Also man braucht auch Ruhepausen. Also die Autoren der Studie behaupten, diese Stimulation der Nervenzellen hätte keine unmittelbaren schädlichen Nebenwirkungen, aber im britischen Guardian melden sich halt eben so ein paar Experten zu Wort, die sagen, dass es überhaupt noch nicht erforscht ist, was für Langzeitwirkungen solche Hirnstimulationen haben könnten. Und sie kritisieren eben auch, dass die Soldaten möglicherweise gezwungen werden könnten, das mit sich machen zu lassen, wenn diese Ausrüstung vom US-Militär jetzt abgenommen und als militärisch geeignet eingestuft wird. Also da gibt es zum Beispiel so einen Typen, Neil Levy heißt das, der ist stellvertretender Direktor des Oxford Center für Neuroästhetik und der sagt halt, bevor man sowas verpflichtend macht, muss das wesentlich besser erforscht werden. Andere Wissenschaftler machen sich auch jetzt schon Sorgen, was mit uns passiert, also wenn die Erkenntnisse der Armee sich auf dem breiten Arbeitsmarkt durchsetzen. Ne? Ich kann es jetzt ja sagen. Du hast dich vermutlich immer gewundert, warum ich hier so wahnsinnig performe. Ich arbeite schon seit mehreren Jahren mit so einem Ding. Sonst könnte ich dir gar nicht. Nee, im Ernst, wenn jetzt unser Chef hier eines Tages ankommen würde und uns so ein Ding anhängen würde, damit wir mehr lesen, mehr auswerten, mehr tippen, moderieren. Also ganz im Ernst, manchmal so morgens um hätte man das gerne, ne? 15:45 würde ich mir so ein Ding tatsächlich wünschen. Logisch. Das Problem ist aber, dass diese Technologie ist erstens unerforscht und zweitens halt auch noch total unreglementiert. Das heißt, du könntest dir diese Dinger in der Tat jetzt im Netz kaufen und aus simplen Bestandteilen selber zusammendengeln. Ach, und wenn du gerade im Stress bist, ja. Das ist verführerisch. Total. Und ich meine, ihr da draußen, wenn ihr gerade jetzt irgendwo im Prüfungsstress seid, zu viel. Red nicht weiter, Martina. Ich wollte dir nur sagen, lasst bitte die Finger davon, denn es ist wirklich gefährlich, denn wenn man diese elektrischen Impulse zu stark einstellt, dann kann man damit sein Hirn nachhaltig schädigen. Also bitte, bitte, bitte. Martina Schulte macht den Thomas Gottschalk. Hat er doch immer gesagt bei Wetten, dass, oder? Was? Bitte nicht zu Hause nachmachen. Also ja, genau. Die Radio wissen. Hielscher oder Hase?